Am 10. April wurde im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang die Filmdekade zum Tag der Sonne eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Filmmacher und Künstler im Bereich Filmkunst und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang teil. Nach der Eröffnungsfeier sahen sich die Teilnehmer den Dokumentarfilm »Unser Präsident wird von allen Menschen verehrt« an. Auch in den Bezirken wurden an demselben Tag die Filmdekaden eröffnet.